Fräulein, kleines Fräulein, glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Gehen wir beide nicht vorbei am großen Glück. Vielleicht kommt es dann nie mehr zu uns zurück. Fräulein, kleines Fräulein, jeder Augenblick mit Ihnen ist so schön. Können wir uns nicht noch einmal wiedersehen? Denn ich möchte Ihnen gern etwas gestehen. Heute find ich keine Worte, denn sie machen mich verwirrt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil es immer Unsinn wird. Träumt Ihr Mund niemals von Küssen, lachen Sie mich etwa aus. Seien Sie doch ein bisschen lieb zu mir, sonst halt ich's nicht mehr aus. Glauben Sie an Liebe auf den ersten Blick? Gehen wir beide nicht vorbei am großen Glück? Vielleicht kommt es dann nie mehr zu uns zurück.